Good morning, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Welcome to our live special. Willkommen zu unserem Live Special. Ich fange gerne mit Musik an. So, because otherwise we just have to chit chat, the people come in. Denn sonst müssen wir immer plaudern, bis die Leute reinkommen. And then some people come in late and they say, what Bible verse are they talking about? What's going on? Und dann kommen einige Leute später und sie fragen dann, über welchen Bibelvers sprecht ihr? Um was geht es? So learn this, oh, we start to do this. Deshalb haben wir damit angefangen. Sarkasmus. This week we already told you no life. Diese Woche haben wir bereits gesagt, keine life. For their lives. But then there is a life. Aber es gibt ein life. So my life. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? Very soon we are going to the airport. Schon bald gehen wir zum Flughafen. Und wir fliegen nach Europa. But Debbie had a prophetic dream. Aber Debbie hatte einen prophetischen Traum. That both of us felt is very significant. Und wir beide empfanden, dass er bedeutsam ist. Significant. We don't yet know. Exactly. How to figure out the grave. Wir wissen noch nicht genau, wie wir die Bedeutung richtig verstehen sollen. Debbie sagt, doch, wir verstehen es. Wow, we should teach them faith now. Wow, wir sollten jetzt über Glauben lehren. Debbie said, I want to share the dream in her life. She had not figured it out. Denn als Debbie sagte, dass sie den Traum im Live erzählen wird, hatte sie ihn noch nicht verstanden. Und sie hatte ihn vor einigen Wochen. On the 9th of September, yeah, 2 weeks ago. Am 9. September, also vor 2 Wochen. One minute before we get into the live, she figured it out. Und eine Minute bevor wir in das Live gehen, hat sie es herausgefunden. First walk by faith and then you figure it out. Seht ihr, zuerst war das prophetisch und dann begreifst du es. Holy Spirit, we ask you, also Heiliger Geist, wir bitten dich, that we will share your light, your heart and your revelation. Dass wir dein Licht, dein Herz und deine Offenbarung teilen. Wir sehen uns danach, dein Herz zu teilen. Deshalb danken wir dir, dass du durch Debbie fließt heute Morgen und durch jeden anderen, durch den du heute Morgen sprechen willst. Danke. Now it's wrong for me to sit here and Daniel sit back there because she's going to share the dream and Daniel translates it. Nun, das ist falsch, dass ich hier vorne sitze und Daniel sitzt jetzt dort hinten. Sie wird den Traum erzählen und Daniel wird übersetzen, also gehe ich nach hinten. Nein, bleib da, ich kann von hier hinten übersetzen, sagt Daniel. Aber ich mache gar nichts, sagt Daniel. Komm zu mir, ich brauche dich hier, sagt Daniel. Ich mache gar nichts, ich höre nur euch, ich könnte auch duschen gehen. Egal, okay. Okay. And I'm sure that I'm bumping my head back. Ich bin sicher, dass ich hier hinten meinen Kopf stoße. My dream, I was trying to warn a bunch of people that the enemy was coming to destroy our planet, but nobody would listen to me. In meinem Traum versuchte ich, eine Gruppe Menschen zu warnen, dass der Feind kommen würde, um unseren Planet zu zerstören, aber keiner hat mir zugehört. Then one day the enemy came and it was like he took our planet, which was mainly made up of small women, and he threw it over a cliff. Dann eines Tages kam der Feind und er nahm unseren Planeten, der großteils aus kleinen Frauen gemacht war, und er warf ihn über eine Klippe. It crashed and exploded and was destroyed. Er brach zusammen und explodierte und war zerstört. Then about a handful of women survived. And they were very mad at him. Doch eine Handvoll Frauen überlebte und sie waren sehr wütend auf ihn. It's like they flew up like they had capes and they flew up like superheroes and they were ready to go after him. Es war, als ob sie auffliegen würden, wie wenn sie Capes hätten, und sie flogen wie Superhelden los und sie waren bereit, ihm nachzujagen. They were finally ready to fight. Und ich war glücklich, dass sie endlich bereit waren zu kämpfen. And I said to him, "Let's go get him." Und ich sagte zu ihnen, los, schnappen wir ihn. And they all in unison responded, "Yeah, let's go kill him." Und sie antworten alle einstimmig, "Ja, los, bringen wir ihn um." "Sim, vamos matá-lo." They were all very mad at him. Sie waren alle sehr sauer auf ihn. Then all of them together in one voice said, und dann sagten sie alle mit einer Stimme, "But let's do it tomorrow." Aber machen wir es morgen. It was like something came over them all of a sudden. Es war so, als ob plötzlich etwas über sie gekommen wäre. And then I could see with my natural eyes, und dann konnte ich mit meinen natürlichen Augen sehen, that the enemy was touching their ears, dass der Feind ihre Ohren berührte. And then he was doing that, it was like they were coming under his spell. Und während er das tat, war es, als ob sie unter seinen Bann kommen würden. So I could see it obviously, so I was trying to tell them what was happening. Ich konnte das sehen und deshalb versuchte ich logischerweise ihnen zu sagen, was gerade passierte. And then as I was doing this, it seemed like I started coming under this apathetic feeling. It was like, oh, okay, I was dream. Like, oh. Yeah, in the dream, I started getting really apathetic. A feeling it was like coming over me. Und als ich das tat, war es, als ob ich selbst unter dieses apathische Gefühl kommen würde. Ich fühlte mich plötzlich so apathisch. And I could feel myself starting to succumb to it, starting to give in to it. Und ich konnte spüren, wie ich anfing, dem nachzugeben. So, deshalb, I quickly cut off my ear in order to stop the process. Schnitt ich schnell mein Ohr ab, um den Prozess aufzuhalten. And it worked. Und es funktionierte. He lost his hold. Er verlor seinen Halt. And I regained my determination and my focus. Und ich gewann meine Entschlossenheit und meinen Fokus zurück. And then others started to follow suit when I motioned to them what to do. Und dann fingen andere an, es mir nachzumachen, als ich ihnen zeigte, was sie tun sollten. And then some men joined us who also wanted to kill him, and we rose up together to go and get him. Und dann kamen ein paar Männer zu uns dazu, die ihn ebenfalls töten wollten. Wir standen gemeinsam auf, um loszulegen und ihn zu fangen. So my interpretation is, also meine Interpretation davon ist jetzt, a bunch of women who feel very small because they keep getting thrown down and thrown down and thrown down all the time. Dass es eine Gruppe Frauen gibt, die sich sehr klein fühlen, weil sie immer wieder niedergeworfen werden, immer zu. O tempo todo. And every time they rise up, it's like these words are spoken to their in their ears and they just get discouraged again. Und jedes Mal, wenn sie aufstehen, werden diese Worte in ihre Ohren gesprochen und sie werden wieder entmutigt. Elas ficam desencorajadas novamente. And I think it's going to take a radical, some kind of radical sacrifice. Und ich denke, dass es irgendein radikales Opfer braucht. Algum tipo de sacrifício radical. Like literally cutting off the voice of the enemy. Durch das buchstäblich die Stimme des Feindes abgeschnitten wird. Rise up and finally take the planet for Jesus. Um aufzustehen und endlich den Planeten für Jesus einzunehmen. For Jesus. Das ist meine Interpretation. I don't know if any of you guys. Ich weiß nicht, ob jemand von euch oder von den Zuhörern im Studio eine andere Interpretation hat, die er hinzufügen möchte. Darf ich etwas sagen? Ich sagte jeder. Was war das? You know, if you want to switch. No. If you really look what's happening all over the world right now. Wenn du genau hinschaust, was überall auf der Welt gerade passiert. Agora, the darkness is increasing drastically. Dass die Dunkelheit drastisch zunimmt. And if you study carefully what the Bible talks about the last days. Wenn du sorgfältig studierst, was die Bibel über die letzten Tage sagt. You will find out that the solution to this darkness is the light. Dann wirst du herausfinden, dass die Lösung für diese Finsternis das Licht ist. And the light are us, the children of God. Und das Licht sind wir, die Kinder Gottes. We are the light. Wir sind das Licht. I think we have to constantly remind ourselves, ich denke, dass wir uns permanent daran erinnern müssen, that the darkness is going to get worse. God really, really clearly prophesied. Dass die Finsternis schlimmer wird. Gott hat das wirklich deutlich prophezeit. Just look today what's going on all over the world. Look what's going on all around. Schau einfach, was heute auf der Welt passiert. Schau, was überall um dich herum passiert. There is an increase of wickedness. Es gibt einen Anstieg der Boshaftigkeit, which causes the love in many to grow cold. Die dazu führt, dass die Liebe in vielen kalt wird. That's exactly what we've been promising about. Das ist genau das, was die Bibel verheißt. And people are looking for men for hope. Und die Leute suchen nach Menschen, die Hoffnung bringen. All over the world, people are looking to men for a solution. Überall auf der Welt sucht man nach einem Menschen, der die Lösung bringt. Think what's happening in Iran. Überleg nur, was im Iran passiert. I have an Iranian friend. She sent me a message. She said, "Pray, because just in the last couple of days they've killed almost 50 people." Ich habe eine iranische Freundin, die mir eine Botschaft schickte. Bete, denn allein in den letzten Tagen haben sie fast 50 Leute umgebracht. You know, and she said to me something that really hit me. Und sie sagte etwas zu mir, das mich wirklich traf. She said they are not blonde-haired and blue eyes like the Ukrainians, so nobody in the world cares. Sie sagte, es sind keine Blonden oder Blauäugigen wie die Ukrainer, deshalb interessiert das niemanden auf der Welt. I recently heard in Ethiopia more people have been killed than in the war in Ukraine, and nobody cares. Und ich habe vor kurzem gehört, dass in Äthiopien mehr Menschen als in dem Krieg in der Ukraine getötet wurden und niemanden kümmert das. Ninguém está nem aí. And as all of these evil is increasing day by day. Und während all dieses Böse jeden Tag zunimmt, the whole world is looking to a man to bring the solution. Which of course it's the stage for the Antichrist. Schaut die ganze Welt auf einen Menschen, der die Lösung bringen soll. Und natürlich ist das die Bühne für den Antichrist. Und obviamente isso está preparando o mundo para o recebimento do Anticristo. Aber ich glaube, dass Gott durch den Traum sagt, den er Debbie gegeben hat, es ist Zeit für uns, die Kinder des Lichts, aufzuwachen. Überleg mal, wie viele von uns unter diesem Gefühl der Apathie leben. Essa vida apática. Nothing I can do. Es gibt nichts, was ich tun kann. Wählen wir einfach die richtige Regierung und die Dinge werden sich verändern, aber es gibt nichts, was ich tun kann. Like, there's nothing they can do. Die meisten Christen empfinden, dass es nichts gibt, was sie tun können. Aber wenn du die Bibel liest, ist das die direkte Lüge des Teufels. Direta do diabo. So we've got to cut off our ears. Deshalb müssen wir unsere Ohren abschneiden. This is why Jesus kept saying over and over again. Das ist der Grund, warum Jesus immer wieder sagte, he who has ears, let him hear. Wer Ohren hat, der höre. So we have to cut off like Debbie in the dream, cut off her ears. Wir müssen wie Debbie in dem Traum unsere Ohren abschneiden. But what do the ears stand for? Für was stehen die Ohren? The ears stood for having submitted to the lies of the enemy. Die Ohren standen dafür, dass sie sich den Lügen des Feindes unterworfen hatten. Mentiras do inimigo. Ah, there's nothing you can do, so might as well not do anything. Ah, ich kann nichts tun, dann mache ich eben nichts. So most of Christianity lives in the state of there's nothing we can do. Der Großteil der Christen lebt in der Haltung, es gibt nichts, was wir tun können. This is the perfect feeding ground for the Antichrist. Das ist der perfekte Nährboden für den Antichrist. Preparação para o Anticristo. Because if man comes up and stands up and says, hey, I can do something, everybody says, finally. Und wenn ein Mensch aufsteht und sagt, hey, ich kann etwas tun, wird jeder sagen, endlich. Meu Deus, finalmente. What would happen if you and me and Daniel and Debbie and our studio audience here? Was würde passieren, wenn du und ich und Daniel und Debbie und unsere Zuhörer im Studio hier? Because we have two of the most wonderful girls here in our studio. Denn wir haben zwei ganz wunderbare Mädels hier mit uns im Studio. Ihre Eltern sind Teil von Brazilian Kids Care und sie kümmern sich um unseren Hund und die Tiere, wenn wir weg sind. Was würde also passieren, wenn jeder von uns aufstehen und sagen würde, ich werde die Lügen von meinen Ohren abschneiden? Ich werde nicht länger akzeptieren, dass es nichts gibt, was ich tun kann. Ich bin nicht schwach, denn ich bin stark. I'm not nobody, I'm somebody. Ich bin nicht niemand, denn ich bin jemand. Ich wurde in Christus hineingestellt durch den neuen Bund, deshalb kann Christus in mir alles tun. Wir müssen wirklich aufstehen. Ich glaube wirklich, dass Gott sein Volk aufweckt. What I really like about that dream, das, was mir an dem Traum wirklich gefällt, started with small women who basically felt they were nothing. Dass es mit kleinen Frauen begann, die eigentlich empfanden, dass sie nichts wären. Sentiu como alguma coisa. And not only small women who felt they were nothing, small women who survived an attack. Und nicht nur kleine Frauen, die empfanden, dass sie nichts wären, sondern kleine Frauen, die einen Angriff überlebten. So if you feel you're small, if you feel I'm just a small lady and I've survived too much, I'm glad I'm alive. Wenn du also empfindest, dass du klein bist, dass du nur eine kleine Dame bist, die gerade mal überlebt, und ich bin froh, dass ich lebe. Dann sagt Gott zu dir, du bist diejenige, die ich benutzen will, um die Welt zu verändern. Wie kann ich gebraucht werden? Ich habe gerade so überlebt. Deshalb kannst du verwendet werden. Everybody who survived anything has now the potential conquer and save others from the same problem. Jeder, der irgendetwas überlebt hat, hat nun das Potenzial zu erobern und andere vor derselben Sache zu bewahren. So let's put our trumpets to the mouth. Also nehmt die Trompeten an den Mund. Let's say you little insignificant nobody. Und sagt, du kleiner, unbedeutender Niemand. Se sente alguém sem significado, alguém que se sente como ninguém. Cut off these lies from here. Schneide diese Lügen von deinem Ohr ab. Stand up and say, I'm strong in the Lord and in the might of his power. Steh auf und sage, ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Say, I can do absolutely anything through Jesus Christ who is my strength. Sage, ich kann absolut alles tun durch Jesus Christus, der meine Stärke ist. Away from your own weakness in your own eye. Hör auf, auf deine eigene Schwäche zu schauen, die, in dein, die du in deinen Augen hast. Stop looking at the devil that you think is so big. You're still alive. That means you survived it. Hör auf den Teufel zu schauen, der deiner Meinung nach so groß ist. Du lebst immer noch. Das heißt, du hast ihn überlebt. So recheck all of this. Also weise all diese Lügen zurück. You know, my heart cries out that this healthy good aggression rises up in the people of God. Wisst ihr, mein Herz schreit, dass diese gesunde, gute Aggression in Gottes Volk aufwächst. Saudável, se levante em meio ao povo de Deus. That says, enough is enough. Die sagt, genug ist genug. Isso basta. I can change the environment where I am. Ich kann das Umfeld ändern, in dem ich bin. And as we do this, und wenn wir das tun, incredible things is going to happen. Werden unglaubliche Dinge passieren. Vão acontecer. Because God will join together those who are willing to make a difference. Denn Gott wird diejenigen miteinander verbinden, die bereit sind, einen Unterschied zu machen. God gave me a prophetic vision a few years ago that there will be supernatural joining together of like-minded and like-hearted people. Und Gott gab mir vor ein paar Jahren eine prophetische Vision, dass es eine übernatürliche Verbindung von gleichgesinnten Menschen mit gleichen Herzen geben wird. Und wir sehen das in Europa so stark. Ich habe ein großes Team, das für mich und mit mir arbeitet. Jede einzelne Person wurde übernatürlich mit mir verbunden durch Gott. Wir haben nicht eine Person rekrutiert. Und letzte Woche saßen wir hier in meinem Haus. On my couch with a wonderful Swiss friend who lived for years in Colombia and now she lives in Paraguay. Auf meinem Sofa mit einer wunderbaren Schweizer Freundin, die jahrelang in Kolumbien lebt und nun lebt in Paraguay. Und sie hat ein Herz für die spanisch sprechende Welt. And I've had a heart for a few years. Und ich habe dafür schon seit ein paar Jahren ein Herz. I've already wanted to learn Spanish, but it didn't work out this year. Ich wollte schon Spanisch lernen, aber das hat dieses Jahr nicht geklappt. I opened an Instagram channel in Spanish, but it didn't work out because my translator moved away. Ich habe einen Instagram-Kanal auf Spanisch geöffnet, aber das hat nicht funktioniert, weil meine Übersetzerin wegzog. Aber meine Last änderte sich nicht. Doch schau. Last week, this friend of ours, Jeannie, sits on the couch with me and we talk about how to reach the Spanish-speaking world. Letzte Woche saß diese Freundin Jeannie auf dem Sofa und wir sprachen darüber, wie wir die spanisch sprechende Welt erreichen können. This week, in fact, yesterday. Diese Woche, genau genommen gestern. Semana, because it was all day. She sent me a message. She said, we already have a member for our Spanish team. Schickte sie mir eine Nachricht und sagte, wir haben bereits ein Mitglied für unser Spanisch Team. God supernaturally connected a woman to us that I think she's lived in Spain for 20 years or something like this. And she has a huge heart to translate our messages into Spanish. Gott hat übernatürlich eine Frau mit uns verbunden, die, glaube ich, etwa 20 Jahre in Spanien gelebt hat und es ist ihr ein riesiges Herzensanliegen, unsere Botschaften auf Spanisch zu übersetzen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Möchtest du weiter bequem auf deinem Sofa sitzen? I'm weak, I'm nobody, I have no talents, I have no money, I have no gifts. Möchtest du weiterhin auf die Lügen des Feindes hören? Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich bin schwach, ich habe keine Talente, ich habe kein Geld, ich habe keine Gaben. You barely survive. Ich bin einfach ein kleiner Niemand, der gerade so überlebt. Something stirring in your heart right now. Oder spürst du, wie sich gerade etwas in deinem Herzen regt? And are you willing to say enough is enough? Und bist du bereit zu sagen, genug ist genug? Você está disposto a dar basta nisso? No more listening to these voices. Ich höre nicht mehr auf diese Lügen. God, here I am. Use me. Gott, hier bin ich. Gebrauche mich. All of your heart today, you release to cry and say, God, here I am. Use me. Und du schreist heute aus ganzem Herzen zu Gott und sagst, hier bin ich. Gebrauche mich. Eis-me aqui, me use. I'm going to cut off this line. Ich werde diese Lügen abschneiden. Und das ist Mentiras. And then say second breath. Und dann sag etwas Zweites. So, Lord, join me with all of those who have the same cry. Herr, verbinde mich mit allen, die denselben Schrei haben. And there will be a supernatural connection of a powerful army of people. Und es wird eine übernatürliche Verbindung einer kraftvollen Armee von Menschen geben. Led by men, they will be led by Jesus Christ himself. Und sie werden nicht von Menschen angeführt werden. Sie werden von Jesus Christus selbst angeführt werden. And will lay down their lives for them. So that they now could be victorious. Folge einfach dem Lamm, das sein Leben für sie niedergelegt hat, sodass sie nun siegreich sein können. So release this cry if it's in you. Only... Setze diesen Schrei frei, wenn er in dir ist. Daniel, möchtest du noch etwas teilen? Ich bin sicher, dass etwas in deinem Herzen brennt. Als sie diesen Traum erzählten und dann diese Interpretation weitergaben, erinnerte ich mich an die Geschichte von Moses, als das Volk Gottes aus Ägypten befreit wurde. Und als sie durch das Rote Meer gingen, sangen sie dieses Siegeslied. And as they passed through the Red Sea, they sang this song of victory. Sie sangen, Herr, du bist meine Stärke, du bist mein Lied, du bist mein Sieg. They sang, Lord, you are my strength, you are my song, you are my victory. Und ich spüre in meinem Herzen, dass wir anfangen müssen, dieses Siegeslied in unserem täglichen Leben zu singen, selbst wenn wir empfinden, dass sich das Rote Meer noch nicht geteilt hat. Mesmo que a gente ache que o mar ainda não se abriu. And I feel in my heart that we need to begin to sing this song of victory in our day-to-day life, even if we feel that the Red Sea has not yet opened. Porque denn dieses Gefühl ist eine Täuschung des Teufels. Medo enganoso do diabo. Because this feeling is a deceptive feeling of the devil. Porque denn wenn wir dieses Lied hochheben, werden wir erkennen, dass das Rote Meer bereits geöffnet wurde, seit Jesus. Because as we lift up this song, we will realize that our victory is already prepared ever since Jesus. Jesus, ele... The Red Sea is already open since Jesus. Perfect. Jesus erschuf eine direkte Verbindung zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Jesus made a direct connection between Egypt and the promised land. Und damit du in diesem Sieg leben kannst, musst du anfangen, in diesen schwierigen Zeiten zu singen, Herr, du bist mein Lied, du bist mein Sieg. And for you to be able to live in this victory, you have to start to sing in these difficult times, Lord, you are my song, you are my victory. Und wenn du anfängst, dieses Lied zu singen, werden deine Augen geöffnet werden und du wirst sehen, es gibt einen direkten Weg von Ägypten zum verheißenen Land. And as you begin to sing these songs, your eyes will be opened and you will see there is a direct way from Egypt to the promised land. Und kein einziger Gegner aus Ägypten kann dich auf dieser Glaubensreise aufhalten. So, de fé. And not a simple adversity from Egypt can stop you in this journey of faith. Aber wenn du diesen Traum lebst, dass du etwas tun kannst, sonho de você conseguir fazer algo. But if you live this dream that you can do something. Selbst wenn du dich heute wie nichts fühlst, musst du verstehen, du kannst etwas tun. Pode fazer algo. Even though you feel like nothing today, you have to understand you can do something. Das nur im Glauben getan werden kann. Only be done by faith. Manchmal geben wir uns diesen Gedanken hin, diesem Gefühl, dass wir irgendwann eines Tages etwas tun können, aber dieser Tag wird niemals kommen. We surrender to this thought, to this feeling that you know one day I can do something, but this day will never come. Deshalb, damit du aufstehen und diese Ohren abschneiden kannst, diese Lügen des Teufels, musst du es durch Glauben tun. So in order for you to rise up and to cut off these ears, these lies of the devil, you have to do this by faith. Ich weiß nicht, wie wir das tun können, aber ich weiß, dass das christliche Leben ein Leben des Glaubens ist. Und um das zu tun, müssen wir unser Leben als Glaubensleben führen, sodass wir über diese Widerstände hinausgehen können. Para que você viva além dessas adversidades. I don't know how we can do this, but I know that the Christian life is a life of faith. And in order for us to do this, we have to live our life of faith, so that we can live above and beyond these adversities. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich befähigt werden. That's the only way we truly will be enabled. Das ist wirklich gut. Ich möchte euch Frauen einfach herausfordern, nicht immer wieder in euer altes Leben zurückzukehren. Eu gostaria de desafiar as mulheres e dar essa chamada de atenção nas mulheres para não voltar para as mentiras antigas. And remember, in the dream especially, it's not something that everybody's going to have to go through alone. There's a group, we rose up together. Und erinnert euch, in dem Traum, das ist nicht etwas, durch das jeder alleine gehen muss. Es gibt eine Gruppe, wir sind zusammen aufgestanden. Juntas. So when you're willing to take that first step, just like if you think, oh, there's nobody even around me who's a Christian. Wenn du also bereit bist, diesen ersten Schritt zu machen, so wie ich, als ich dachte, das ist noch nicht einmal jemand um mich herum, der Christ ist. First step in faith, and then you will all automatically start to be joined to those people. The Lord will do the rest. Mach den ersten Schritt im Glauben, und dann wirst du automatisch mit diesen Menschen verbunden werden. Der Herr wird den Rest machen. We're never going to see the whole staircase before we take our journey on the first step. Wir werden nie die ganze Treppe sehen, bevor wir den Weg nicht mit der ersten Stufe beginnen. But if you can at least see the first step, take that. Aber wenn du zumindest die erste Stufe sehen kannst, dann nimm diese. Dê um passo nesse degrau, suba esse primeiro degrau. That's how we've lived our lives for the last 36 years. We're still on the same step, it seems like. But I don't know. It seems like we're on the same step, but the staircase keeps getting bigger, I guess. So haben wir unser Leben seit 36 Jahren gelebt, und es scheint so, als ob wir immer noch auf derselben Stufe stehen. Manchmal sieht es so aus, als ob wir auf derselben Stufe stehen, aber die Treppe wird größer, denke ich. It's like we take a step and then boom, giant staircase appears. Es ist so, als ob wir eine Stufe nehmen und dann, wups, taucht eine riesige Treppe auf. Toda uma escada se aparece para nós. Take your first step in faith. Nimm deinen ersten Schritt im Glauben. Don't worry about the whole journey. Mach dir keine Sorgen um den ganzen Weg. And you know, that's exactly when you think finally you arrive to the top of the staircase starts all over again. Yes, weißt du, wenn du denkst, dass du endlich am Ende der Treppe angekommen bist, dann fängt alles wieder von vorne an. That's the life of faith. Das ist das Leben des Glaubens. The life of faith is that you can never come to a place of depending on yourself. Ein Leben des Glaubens bedeutet, dass du niemals an den Punkt kommen kannst, an dem du auf dich selbst angewiesen bist. You know, once we come to the place we think we can do it, we can figure out, we can handle it, we don't live by faith anymore. Und wenn wir einmal an den Punkt kommen, an dem wir denken, dass wir es tun können, wir können es begreifen, wir können damit umgehen, dann leben wir nicht mehr aus Glauben. Think how deceived we have been. Überleg dir, wie sehr wir getäuscht wurden. The truth is, most Christians just live like people in the world live. Die Wahrheit ist, die meisten Christen leben genauso wie die Menschen in der Welt. When we feel we are capable of doing something, we feel good. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas schaffen können, fühlen wir uns gut. Aber als Christ sollten wir uns dann eigentlich schlecht fühlen. Wir sollten uns Sorgen machen. Wir sollten sagen, oh, ich kann das tun, das ist nicht gut, denn das bedeutet, ich kann es ohne Glauben machen. Olha, se eu dou conta de fazer isso, isso não é um bom sinal, porque eu não vou fazer isso pela fé. Isn't it strange that we like to tackle the things that we can do and we feel comfortable with, but we run from the things that are impossible? Ist es nicht seltsam, dass wir Dinge gerne selbst bewältigen wollen, dass wir sie tun können, dass wir uns wohl dabei fühlen, doch wir laufen vor den Dingen davon, die unmöglich sind? Aber ein Christenleben muss das Gegenteil sein. We should run from the things that we are naturally capable to do and run to the things that are impossible for us to do. Wir sollten vor den Dingen davonlaufen, die wir selbst leicht tun können, und wir sollten auf die Dinge zulaufen, die für uns unmöglich zu vollbringen sind. Because now we have to live by faith. Denn nun müssen wir aus Glauben leben. Now our victory will never be ours. Nun wird unser Sieg niemals unserer sein. Am Ende des Tages werden wir sagen, Herr, du bist mein Sieg. Wow. Senhor é a minha vitória. Wow. So let's cut off all these lies from our ears. Also lasst uns all diese Lügen von unseren Ohren abschneiden. I'm too weak, I'm too little, I can't do it. Ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich kann das nicht tun. See, nobody likes me, nobody loves me. Keiner mag mich, keiner liebt mich. Stand up and say all of these are lies. Steh auf und sag, all das sind Lügen. Also there's a lot of people that say, oh, you have such an exciting life. I wish I could have such an exciting life like you. Außerdem gibt es viele Personen, die sagen, oh, ihr habt so ein aufregendes Leben. Ich wünschte, ich könnte so ein spannendes Leben wie ihr haben. Ihr erlebt so viele Dinge. Doch als Gott uns sagte, wir sollen nach Amerika ziehen, hatten wir noch nicht einmal das Geld für die Flugtickets. Aber wir begannen, uns auf den Umzug vorzubereiten. Wir begannen, Dinge wegzugeben. Wir begannen, uns um Reinhards Green Card zu kümmern. Wir begannen, alles im Glauben zu tun, denn Gott sagte, tut es. Also machten wir den ersten Schritt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir nach Amerika umzogen, sagte ich, ich habe buchstäblich keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber gemäß dem Zollformular, das sie einem im Flugzeug geben und das man ausfüllen muss, hatten wir so viel Geld, dass wir es bei der Einreise angeben mussten. Wir hatten mehr, als wir einführen durften. Und wir haben unsere Sachen noch nicht einmal verkauft, wir haben fast alles weggegeben. Und es ist erlaubt, 10.000 US-Dollar einzuführen, und wir hatten mehr als das. Wie ist das passiert? So, from the time when we... The first step where we had no money to buy the tickets to the time we actually got off the plane to get in America. Ich habe keine Ahnung, so vom ersten Schritt, dass wir kein Geld hatten, um die Tickets zu kaufen, bis wir tatsächlich in Amerika aus dem Flugzeug ausstiegen. Pra minha passagem ao momento em que fomos, entramos no avião para nos mudarmos para os Estados Unidos. 6 Monate. Período de 6 meses. Nobody knows how it happened. Niemand weiß, wie das passiert ist. God knows how it happened. Oder doch, Gott weiß, wie das passiert ist. We took the step in faith. That's what I'm trying to say. Wir gingen den Schritt im Glauben, das möchte ich sagen. So don't let money be your excuse. Also lass Geld nicht deine Ausrede sein. Und ich sage euch, in diesen 6 Monaten musste ich meine Ohren jeden Tag abschneiden. They're growing back. Sie sind wieder nachgewachsen. Ja, sie sind wieder nachgewachsen, ehrlich. Es war eine Nacht im Oktober. Und wir sind am 29. Oktober umgezogen. Und ich hatte eine Panikattacke. 3 weeks before going, I had a panic attack. The man of faith had a panic attack. 3 Wochen bevor wir gehen sollten, der Mann Gottes hatte eine Panikattacke. Esse homem de fé teve um ataque de pânico. I realized in 3 weeks I'm going to get on an airplane, take your wife and 2 teenage children to a place I don't know. I don't even know where we're going to live. Ich realisiert, in 3 Wochen werde ich in ein Flugzeug steigen und meine Frau und meine 2 Teenager an einen Ort bringen, den ich nicht kenne. Ich wusste noch nicht einmal, wo wir wohnen würden. Ich wusste noch nicht einmal, wo wir überleben sollten, wie wir Nahrung zum Essen haben sollten. Und ich erinnere mich, wie ich war wach in dieser Nacht. Und diese Panik versuchte mich zu ergreifen. And all the lies. You're gonna be in trouble, you're gonna be a failure, the whole world's gonna laugh at you. Und all diese Lügen, du wirst in Schwierigkeiten sein, die ganze Welt wird sagen, du bist ein Versager, sie werden dich auslachen. Deine Frau wird sich von dir scheiden lassen, weil du nicht für sie sorgen kannst. Deine Jungs werden dich hassen, weil du ihr Leben durcheinander gebracht hast. Du bist vollkommen irre, was tust du da? Ich habe das nicht gedacht. Verstehst du? Das waren die Lügen, die auf mich zukamen. Ich dachte das nicht wirklich selbst. Doch ich erinnere mich in dieser Nacht in meinem Bett, sagte ich nur eine Sache die ganze Nacht über. God says, I will never leave you nor forsake you. God says, I will never leave you nor forsake you. God says, I will never leave you nor forsake you. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder versäumen. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder versäumen. Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder dich im Stich lassen. Hebrews 12, verse 5. Isso é Hebreus 12, 5. And then, what we did in the same week, und was machten wir in derselben Woche? Ich fuhr mit Debbie 3 Tage lang in die Schweiz, um unseren Hochzeitstag zu feiern. It was naturally speaking the most stupid thing to do because I had to stay home to figure everything out because we had to go soon. Das war im Natürlichen das Dümmste, was man tun konnte, denn ich hätte zu Hause bleiben und alles andere klären sollen, weil wir ja bald gehen mussten. próximas semanas vamos mudar de continente. And I said, we will always celebrate our wedding anniversary. We're going. E eu falei, und ich sagte, wir werden immer unseren Hochzeitstag feiern. Wir gehen. Wir verbrachten 3 Tage in einem schönen Hotel. Really good food and nice wine. Mit wirklich gutem Essen und tollem Wein. Und bon vinho. And that time, unfortunately, we still ate a lot of good Swiss chocolate. Und damals war ich froh, dass ich sehr viel gute Schweizer Schokolade essen konnte. But you know, I look still have some bad habits. Jeder hat seine schlechten Gewohnheiten. I look back at this time, and if I would not have cut on my ears, we would never have done what we did. Ich schaue zurück auf diese Zeit und denke, wenn ich damals meine Ohren nicht bedeckt hätte, hätten wir nie getan, was wir getan haben. Also wirf deine Entschuldigungen über Bord. Hat noch jemand etwas? Not really about that. Ich habe noch etwas, nicht wirklich über das Thema, aber... No, it's so... last just for 3 weeks. Alles, es kann alles sein. Das ist die letzte Gelegenheit für 3 Wochen. No, it's so... Am Anfang sprachen wir über eine Frau. In the beginning we spoke of a woman. Ich bin vielen Personen oder Frauen begegnet, die Scheidung als einzige Möglichkeit betrachten, um rauszukommen. I saw many people that consider divorce the only chance, the only way out for them. Und ich weiß, dass dies nur meine Wahrnehmung ist, aber es scheint, als ob es eine riesige Welle von Scheidungen unter uns gibt. It looks like there's a huge wave of divorce among us. Und ich glaube, dass dies ebenfalls eine Lüge ist, die du von deinen Ohren abschneiden musst. And I believe that this is also a lie that you have to cut off from your ears. Wow, ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die der Lüge glauben, dass der einzige Weg, wie sie die Bestimmung Gottes in ihrem Leben erfüllen können, eine Scheidung ist und dass dies der Ausweg ist, den sie nehmen müssen. Wow. And I believe there are many women who believe that lie, that the only way they can fulfill the purpose of God in their lives is to get divorced. And that's the way you have to take. Aber ich glaube, das ist eine Ausrede, dass sie verwenden, damit sie sich gut fühlen wegen ihrer Scheidung. But I believe that's an excuse that they're using so they can feel good about their divorce. Doch wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns das Gebot gegeben hat, aufrichtig zu lieben. De amarmos verdadeiramente. But we have to remind ourselves of the commandment that God gave us to truly love. Das ist eine unserer größten Bestimmungen. Propositus. This is one of our biggest purpose. I thought one of them. Zu lieben. It's almost my purpose. Zu lieben ist sogar unsere größte Bestimmung auf dieser Erde. It's our biggest purpose on this earth to love. Ich sage nicht, dass du in einer gewalttätigen oder missbräuchlichen Beziehung bleiben musst. Das sage ich nicht. I'm not saying that you have to stay in a violent or abusive relationship. I'm not saying that. Aber ich habe erkannt und wahrgenommen, dass viele Frauen die Entschuldigung benutzen, ihre Bestimmung von Gott erfüllen zu wollen, um sich scheiden zu lassen. Und Gott hasst Scheidung. Realized, I perceived that a lot of women are using the excuse to fulfill the purpose in God to get divorced, and God hates divorce. Vielleicht solltest du diese Lüge wirklich abschneiden und anfangen zu erkennen, dass du ein selektives Gehör hast. Maybe you should just really cut off this lie and begin to also realize that you you have selective hearing. An diesem Wochenende waren wir auf dem EPS und Debbie hatte eine Vision. This weekend we were at EPS and Debbie had a vision. Und sie sah diese Frau, die in sehr schwierigen Umständen war, weil die Wolken über ihr waren. Muito conturbada porque as nuvens estavam muito pesadas sobre ela. And she saw this woman. This woman was in very difficult circumstances. Because the clouds were over her. Und diese Person wollte, dass sich die Umstände ändern, damit die Sonne in ihrem Leben wieder scheint. And this person wanted the circumstances to change so that the sun would shine again in her life. Aber anstatt die Umstände zu ändern, nahm die Hand Gottes diese Person und erhob sie über die Wolken. But instead of changing the circumstances, the hand of God took this person and lifted her beyond the clouds. Und die Auslegung, die der Herr Debbie gab, war: Wir müssen verstehen, dass Gott unsere Perspektive verändern möchte, wie wir Dinge sehen. And the interpretation of the Lord gave Debbie that we have to understand that God wants to change our perspective from how we see things. Wir müssen also 2 Dinge tun. Die erste Tat ist, die Lügen abzuschneiden, und die zweite ist, anzufangen, von der Perspektive des Himmels zu sehen. So we need to have 2 actions. The first action is to cut off the lies, and the second one is to begin to see from the point of view of heaven. Denn sehr oft sehen die Umstände hier zu groß aus, aber wenn wir sie aus der himmlischen Perspektive betrachten, sind sie sehr klein. Many times the circumstances here seem too big, but when we look at them from the perspective of heaven, they're very small. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir ewig gewesen sind, dann sind unsere Probleme hier auf dieser Erde sehr klein. We are eternal beings, then our problems here on this earth are very small. But when he started talking, I thought he was going to say something different. Doch als er anfing zu sprechen, dachte ich, dass er etwas anderes sagen würde. Besonders über geschiedene Frauen. Because sometimes the divorced women use the opposite excuse and think I have to be married before I can do anything. Manchmal benutzen die geschiedenen Frauen die gegenteilige Entschuldigung und denken, ich muss verheiratet sein, bevor ich irgendetwas tun kann. Sie müssen casadas para poder cumprir o propósito. And that's not true either. Isso também não Und das ist auch nicht wahr. You got divorced through circumstances that were out of your control. Se você Wenn du geschieden wurdest und die Umstände außerhalb deiner Kontrolle waren, Kontrolle. You don't have to wait until you have a husband before you can together serve God. Você não Musst du nicht warten, bis du einen Ehemann hast, bevor du Gott dienen kannst? Serve God. You can start. Take that first step right now. Du kannst Gott dienen. Mach diesen ersten Schritt hier und jetzt. Dar esse primeiro passo agora. So Paul also said, whatever state you're in, stay in that state and start serving God. Das sagte Paulus ebenfalls. In welchem Zustand auch immer du bist, bleib in diesem Zustand und fang an, Gott zu dienen. Permanece ali, comece a servir a Deus. Don't try to change it before you can serve him. Versuch nicht, ihn zu ändern, bevor du Gott dienen kannst. Circunstâncias para começar a servi-lo. If God wants you to have a husband, he will bring one. But otherwise, you can just start where you are, doing what you're doing. Se Deus quer. Wenn Gott möchte, dass du einen Ehemann hast, wird dir einen bringen. Aber sonst kannst du einfach dort anfangen, wo du bist, mit dem, was du gerade tust. Pode. So guys, listen. Me escute. It's very important to understand that the Bible does not say cut off your ears. That's it. Also Leute, hört zu. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Bibel nicht sagt, schneidet eure Ohren ab und das war's. Because that was one part. Denn das war ein Teil. Para os ouvidos, para as mentiras, foi uma parte só. But in the dream, after she cut off the ears, she listened to the truth. Doch nachdem sie in dem Traum ihre Ohren abgeschnitten hatte, hörte sie auf die Wahrheit. Now she knew they could do it. Agora, nun wussten sie, dass sie es tun konnten. So that's why the Bible says, put off the old man, put on the new man. Deshalb sagt die Bibel, legt ab den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen. So you're not only supposed to stop the lie, you're supposed to now embrace the truth. Du sollst also nicht nur die Lügen stoppen, sondern du sollst nur die Wahrheit umarmen. Abraçar a verdade. And we need to also ask ourselves the question, from which source is this lie coming? Und wir müssen uns auch die Frage stellen, aus welcher Quelle kommt diese Lüge? You know, for instance, zum Beispiel, there are people who understood the new covenant and now want to live it. Gibt es Menschen, die den neuen Bund begriffen haben und ihn nun leben wollen? But then they don't want to disconnect themselves from people who every single week preach the law, the law, the law, the law, the law to them. Aber dann wollen sie sich nicht von Menschen trennen, die ihnen jede einzelne Woche das Gesetz, das Gesetz, das Gesetz predigen. Denn dabei fühlen sie sich wohl. Und dann schicken sie Nachrichten herum und sagen, bei mir funktioniert das nicht. Listen to religious lie every week and then try to put the truth over the lie. That doesn't work. Tja, wenn du jede Woche auf religiöse Lügen hörst und dann versuchst, die Wahrheit über die Lüge zu stellen, das funktioniert nicht. Se você tenta só revestir a mentira com a verdade, você não vai conseguir mesmo. So what you need to do is you need to say, I will cut off the lie wherever it comes from. Então, television, social media, the group of people you meet with, even the people who talk to you, wherever it comes from. Deshalb müssen wir Folgendes tun. Ich werde die Lügen abschneiden, wo immer sie auch herkommt, vom Fernsehen, sozialen Medien, von der Gruppe, mit denen du dich triffst, selbst von den Menschen, mit denen du dich unterhältst, wo immer sie herkommt. Now I will actively embrace the truth. Und dann sagst du, nun werde ich aktiv die Wahrheit annehmen. That's what Jesus said. If you have ears, you have to choose to pay attention. Understand right and then act upon it. Du musst dich entscheiden, wachsam zu sein, Dinge richtig zu verstehen und dann entsprechend zu handeln. That's what the Hebrew word for hear means. Genau das bedeutet das hebräische Wort hier. Ouvir no hebraico. It means pay attention. Es bedeutet, sei wachsam, understand, verstehe es and do it. Und tu es. All right, I'm done for you. Okay, das ist alles von mir. Von mir auch. We thank you so very much. Leute, wir danken euch so sehr. Erinnert euch, in den nächsten 3 Wochen sind keine Live, wir fahren jetzt nach Europa. Und die Europäer, die mit uns verbunden sind, und das sind ziemlich viele, fragen immer wieder, wohin geht ihr? Habt ihr Zeit in diesen 3 Wochen? Tempo para me ver? We don't. Wir haben keine. Every moment is planned. Jeder Moment ist verplant. todos os momentos da nossa viagem estão assim, muito planejados. We're going to baptize in Italy, we're going to do a wedding in Italy. Wir taufen in Italien, wir halten eine Hochzeit in Italien. We're going to have a 3-day conference in Switzerland, but I think there's no more places. Faremos. Wir machen eine 3-tägige Konferenz in der Schweiz und ich denke, es gibt keine Plätze mehr. We're 3-day conference in Germany. Ja, ich faremos. Dann machen wir eine Konferenz in Deutschland. If there might be room, you have to contact Glaubenszentrum Liechtenstein in Sachsen. If you want to, if you're German and speak German, you have to see if they have a room. Um zu erfahren, ob es noch Platz gibt, müsst ihr das Glaubenszentrum Liechtenstein in Sachsen kontaktieren. Wenn ihr Deutsche seid oder Deutsch sprecht, müsst ihr nachfragen. Ich weiß nicht. Danke, Liebling, dass du so treu warst und das geteilt hast. Sehr gerne. Und danke, Daniel. Wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao.